Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7 von Friedrich von Schiller und Christian Gottfried Körner, 1797, Dresden, den 11. Januar 97. Ich habe dir lange nicht geschrieben, und du wirst nicht erraten, was mich so sehr beschäftigt hat. Schon längst habe ich angefangen, einen fasslichen Unterricht in den Grundlehren der Melodie und Harmonie für meine Frau aufzusetzen, und in diesen Ferien wollte ich ihn vollenden. Ich bin wirklich bald fertig und gehe nun nicht eher davon ab. Mit diesem neuen Jahre will ich die fatale Angewohnheit abzulegen suchen, zehnerlei anzufangen und nichts zu endigen. Zur Ausführung des Wallenstein wünsch ich dir Glück. Freilich hat auch das Brüten über dem Plane seine Grenzen. Manche sehr glückliche Ideen entstehen erst während der Ausführung, wenn man mit Freiheit und Leichtigkeit arbeitet. Du hast dir in allem, was gleichsam zum Mechanischen des Dichters gehört, eine große Fertigkeit erworben. Sprache und Dialog stehen dir zu Gebote, und für theatralische Wirkung hast du einen gewissen Instinkt, der dich sehr sicher leitet. Du gleichst dem Zeichner, dessen geübte Hand willig dem Auge des Geistes folgt, und in diesem Falle ist die Ausführung Genuss. Wenn du so fortfährst, wirst du in Dresden nicht viel mehr an Wallenstein zu tun haben. Burgsdorf sagte, du hättest den Junius zur Reise bestimmt. Schreib uns ja in Zeiten davon, damit wir wegen des Logis die nötigen Maßregeln nehmen können. Es wird ein köstliches Leben werden. Die beiden Werke von der Frau von Stahl und von Diderot, deren du erwähnst, habe ich verschrieben, aber noch nicht erhalten. Hier auf dem Platze findet man so etwas nicht. Diderot hat mich immer interessiert. Er hat mehr Ernst als die meisten seiner Landsleute, ohne ins Steife und Trockene zu fallen. Nur seine weinerlichen Dramen haben viel Unheil angerichtet. Die Frau von Stahl gehört eigentlich nicht zu meinen Lieblingen, und ich bedarf eines äußern Stoßes, um etwas von ihr in die Hände zu nehmen. Unser Theater fängt an, sich etwas zu bessern, und ich besuche es diesen Winter öfter. An die Stelle der Albrecht ist eine Madame Hartwig gekommen, der es wirklich nicht an Talent fehlt, nur sind Stimme und Gestalt bei ihr noch zu beweglich, besonders wenn sie munter sein will. An Kopf fehlt es ihr nicht. So ist Haffner in den Väterrollen recht brauchbar, nur seine Sprache manchmal noch zu weich. Christ spielt immer mit Verstand und Feinheit und zuweilen mit Humor. Für die Schurkenrollen, die sonst Schuhwerk macht, haben wir einen neuen Schauspieler aus Mannheim, der Ochsenheimer heißt und mir in einer Rolle recht wohl gefallen hat. Er scheint besser zu alten Schuften zu taugen. Für die Jungen fehlt es ihm etwas an Gewandtheit des Körpers. Sein Gesicht ist bedeutend. Übrigens herrschen bei uns noch immer Iffland und Kotzebue. Letzterer scheint sich zu bessern. In der Versöhnung ist wirklich manches Gute, besonders der Schuster, den Schirmer recht hübsch spielt. Der geschraubte, empfindsame Dialog ist mir nur zuwider. Dass Iffland mit 3000 Talern in Berlin angestellt ist, weißt du wohl schon. Emilie Berlepsch ist hier, sie hat mir einen sehr höflichen Brief von Herder mitgebracht. Ich habe sie aufgesucht, aber nicht getroffen und daher nicht gesehen. Jetzt erwarte ich, dass sie bei meiner Frau wenigstens eine Karte abgibt, sonst nehme ich von ihr keine Notiz. Monnier ist viel bei ihr und man sagt, sie wollte ihn heiraten. An öffentliche Orte kommt sie nicht. Monniers Äußere gefällt mir nicht. Er scheint viel Anmaßung zu haben. Die Leute loben hier sehr seinen Verstand. Wenn er wirklich viel davon hat, so dauert er mich, wenn er ihn auf die Politik verwendet. Ich kenne kein undankbareres Fach. Dora, erwarten wir bald aus Sagan zurück. Dein Körner.